Modelltest 7 Teil 1 Sie hören nun 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text 2-mal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine automatische Telefonauskunft. Sie sind mit Yoga Travel Kreta Reisen verbunden. Wir danken für Ihren Anruf. Zurzeit ist unser Büro nicht besetzt. Auskunft über unsere Angebote geben wir Ihnen gerne telefonisch von Montag bis Freitag, 9 bis 21 Uhr und Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Oder Sie schauen persönlich bei uns vorbei in der Clemensstraße 48 in 80803 München. Und zwar montags bis samstags von 10 bis 19.30 Uhr. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie sind mit Yoga Travel Kreta Reisen verbunden. Wir danken für Ihren Anruf. Zurzeit ist unser Büro nicht besetzt. Auskunft über unsere Angebote geben wir Ihnen gerne telefonisch von Montag bis Freitag, 9 bis 21 Uhr und Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Oder Sie schauen persönlich bei uns vorbei in der Clemensstraße 48 in 80803 München. Und zwar montags bis samstags von 10 bis 19.30 Uhr. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Meldung im Radio. Verehrte Hörer, zum Abschluss unserer monatlichen Beitragsreihe Schule und wir lädt der Landeselternverband Bayerischer Realschulen zur Teilnahme am Wettbewerb Faszination Chemie ein. Bayerische Realschüler von der 8. bis zur 10. Jahrgangsstufe können dabei ihre Ideen einbringen, wie es in der Zukunft mit der Mobilität aussehen wird, indem sie selbstgebaute Fahrzeug- oder Raketenmodelle einreichen. Die Beiträge können in Gruppen- oder Klassenarbeiten entstehen. Die 3 besten Lösungen werden von einer unabhängigen Jury bewertet und prämiert. Die Siegerteams präsentieren ihre Projekte auf der Messe Forscha – Entdecke die Zukunft vom 4. bis 6. November in München. Anmeldung bis zum 5. August unter www.km.bayern.de. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Verehrte Hörer, zum Abschluss unserer monatlichen Beitragsreihe Schule und wir lädt der Landeselternverband Bayerischer Realschulen zur Teilnahme am Wettbewerb Faszination Chemie ein. Bayerische Realschüler von der 8. bis zur 10. Jahrgangsstufe können dabei ihre Ideen einbringen, wie es in der Zukunft mit der Mobilität aussehen wird, indem sie selbstgebaute Fahrzeug- oder Raketenmodelle einreichen. Die Beiträge können in Gruppen- oder Klassenarbeiten entstehen. Die 3 besten Lösungen werden von einer unabhängigen Jury bewertet und prämiert. Die Siegerteams präsentieren ihre Projekte auf der Messe Forscha – Entdecke die Zukunft vom 4. bis 6. November in München. Anmeldung bis zum 5. August unter www.km.bayern.de. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine automatische Telefonauskunft. Sie sind mit der Philharmonie Bonn verbunden. Wir danken für Ihren Anruf. Informationen zu Einzelkonzerten und Abonnements unter Rufnummer 654965. Einzelkarten erhalten Sie an Ihrer Konzertkasse. Unser Konzertprogramm finden Sie im Internet unter www.klassische-philharmonie-bonn.de. Die aktuellen Konzertprogramme senden wir Ihnen gerne zu. E-Mail an info@klassische-philharmonie-bonn.de. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie sind mit der Philharmonie Bonn verbunden. Wir danken für Ihren Anruf. Informationen zu Einzelkonzerten und Abonnements unter Rufnummer 654965. Einzelkarten erhalten Sie an Ihrer Konzertkasse. Unser Konzertprogramm finden Sie im Internet unter www.klassische-philharmonie-bonn.de. Die aktuellen Konzertprogramme senden wir Ihnen gerne zu. E-Mail an info@klassische-philharmonie-bonn.de. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Meldung im Radio. Zürich. Für die Aufwertung und Erneuerung der Zürcher Bahnhofstraße hat der Stadtrat 31.103.000 Franken bewilligt. Der Belag in der Bahnhofstraße und im angrenzenden Trottoirbereich sowie die Tramgleise und Wasserleitungen sind in schlechtem Zustand und müssen erneuert werden. Die Bauarbeiten finden in 4 Etappen statt, beginnend nächstes Frühjahr und werden 18 Monate dauern. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Zürich. Für die Aufwertung und Erneuerung der Zürcher Bahnhofstraße hat der Stadtrat 31.103.000 Franken bewilligt. Der Belag in der Bahnhofstraße und im angrenzenden Trottoirbereich sowie die Tramgleise und Wasserleitungen sind in schlechtem Zustand und müssen erneuert werden. Die Bauarbeiten finden in 4 Etappen statt, beginnend nächstes Frühjahr und werden 18 Monate dauern. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Radio. Und hier noch ein besonders attraktives Angebot für unsere Zuhörer, die im Urlaub Anregung und Entspannung sowohl für den Körper als auch für den Geist suchen. Trendtours Touristik lädt Sie ein zu einem herrlichen Ostseeurlaub mit einer erholsamen Kur. Sie wohnen in ausgesuchten Hotels und Pensionen in der Nähe von Kohlberg, nicht weiter als 900 Meter vom Strand entfernt. Genießen Sie das Programm mit Halbpension, je einem Getränk pro Abendessen, 20 wohltuenden Kuranwendungen aus den Bereichen Elektro-, Licht- oder Bewegungstherapie sowie 18 Massageanwendungen. In Ihrer Freizeit können Sie sich auf ein abwechslungsreiches Erlebnisprogramm freuen. Und es gibt ein Aktionsangebot für Reisegäste über 50 Jahren bei Buchung bis zum 20. Februar. Sie zahlen statt 599 nur 499 Euro. Jetzt unter 01805-788-150. Ich wiederhole 01805-788-150. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und hier noch ein besonders attraktives Angebot für unsere Zuhörer, die im Urlaub Anregung und Entspannung sowohl für den Körper als auch für den Geist suchen. Trendtours Touristik lädt Sie ein zu einem herrlichen Ostseeurlaub mit einer erholsamen Kur. Sie wohnen in ausgesuchten Hotels und Pensionen in der Nähe von Kohlberg, nicht weiter als 900 Meter vom Strand entfernt. Genießen Sie das Programm mit Halbpension, je einem Getränk pro Abendessen, 20 wohltuenden Kuranwendungen aus den Bereichen Elektro-, Licht- oder Bewegungstherapie sowie 18 Massageanwendungen. In Ihrer Freizeit können Sie sich auf ein abwechslungsreiches Erlebnisprogramm freuen. Und es gibt ein Aktionsangebot für Reisegäste über 50 Jahren bei Buchung bis zum 20. Februar. Sie zahlen statt 599 nur 499 Euro. Jetzt unter 01805 788